Kundgabennummer 7354 vom 4.5.1959. Qualvoller Weg vor dem Menschsein. Ihr habt einen gewaltigen Aufstieg zurückgelegt. Das würdet ihr erst ermessen können, wenn ihr rückschauend in die Tiefen blicken könntet, aus denen ihr euch gelöst habt, um Schritt für Schritt zur Höhe zu gelangen. Aber ihr würdet euch erschaudern und entsetzen, dass ihr in diesen Tiefen einst weiltet, und froh sein, schon euch in einer Höhe zu befinden, die nur um ein weniges noch erklommen zu werden braucht, dass ihr am Ziel endlich angelangt wäret. Ihr wisset nicht um diesen entsetzlich langen Weg der Rückkehr und dürfet auch nicht Beweise dafür erhalten, um euren Willen nicht unfrei zu machen für den letzten Aufstieg zur Höhe. Aber ihr solltet es glauben, dass ihr große Verantwortung traget für eure Seele, um sie nicht erneut in diese Tiefe hinabzustoßen, aus der sie sich also so weit emporgearbeitet hatte. Immer wieder wird euch daher die Verantwortung vorgehalten. Immer wieder werden euch die Schrecken der Vergangenheit vorgestellt, wie aber auch das Ziel euch beschrieben wird als ein beglückender Zustand in Freiheit und Licht und Kraft. Denn ihr sollt im freien Willen die letzte kurze Wegstrecke als Mensch zurücklegen, aus Liebe zu Gott, dem ihr immer näher kommen solltet, um in seiner Nähe dereinst unendlich glücklich zu sein. Doch in der letzten Zeit vor dem Ende wird euch viel Kenntnis gegeben von eurem Vorleben, von der Zeit der Aufwärtsentwicklung, die ihr alle eurer Seele nach schon hinter euch habt. Es wird euch davon Kenntnis gegeben, wenn es euch auch nicht bewiesen werden kann. Aber ihr sollt nicht sagen können, nichts gewusst zu haben, was das Erdenleben für eure Seele bedeutet. Es wird euch das Wissen davon zugeleitet, dass ihr zwar glauben könnt oder nicht, das aber immer euch zum Nachdenken anregen kann und zur eigenen Stellungnahme dazu, damit ihr euer Erdenleben nun bewusst lebt oder auch alle Hinweise unbeachtet lasset und sie ohne Eindruck bleiben. Aber es wird euch immer wieder zugerufen. Glaubet daran, dass es eure letzte Strecke ist auf dieser Erde. Die letzte Strecke eines Weges, der endlos lang war und den ihr schon zurückgelegt habt in den Schöpfungen der Erde. Und lebet nun diesem Glauben gemäß, so dass die letzte Wegstrecke euch völlige Freiheit bringt aus der Form. Lebet nur den göttlichen Geboten entsprechend und formet euer Wesen um zur Liebe im freien Willen. Denn im Zwang könnt ihr nicht umgewandelt werden, aber euer Wille kann eine Wesenswandlung erzielen, die euch den Weg frei macht für alle Herrlichkeiten des geistigen Reiches, wenn euer Erdengang beendet ist und ihr die letzte materielle Form abstreifen dürfet. Dann werdet ihr frohlocken können und rückschauend euren Entwicklungsgang als erfolgreich ersehen. Ihr werdet Gott loben und preisen, ob seiner Liebe, die euch galt, auch in der Tiefe und die euch geführt hat ans Ziel. Denn einmal findet jede Seele heim zum Vater. Aber dass dieses Ziel bald erreicht werde, das bestimmet ihr selbst im freien Willen. Und ihr sollt daher Gott anhören, wenn er zu euch spricht, in seiner Liebe, um euch bald an sein Herz ziehen zu können, um euch heimholen zu können in das Vaterhaus. Amen.